Text 21. Die versunkene Stadt. Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Eine Sendereihe von Kontext 21, gestaltet von Mary Kreuzer. Mit Unterstützung des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus. Von Dezember 2003 bis Jänner 2004 fand in Wien das Symposium Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus statt. Gemeinsam mit Kontext 21, der Internationalen Liga gegen Rassismus und Antisemitismus LIKRA, dem Psychosozialen Zentrum der IKG Wien ESRA, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, der ÖH, der Theodor-Kramer-Gesellschaft und vielen mehr referierten Historikerinnen, Zeitzeuginnen, Filmemacherinnen, Psychotherapeutinnen und Autorinnen über den Stand der Forschung, Erinnerungen, über die Rettung jüdischer Kinder, sexualisierte Gewalt gegen Frauen im Nationalsozialismus, über Widerstand in Frankreich und Belgien, über Frauen im Exil, Trauma und Gesellschaft. Sie hören nun Teil 1 der Sendereihe Sexualisierte Gewalt, weibliche Erfahrungen in NS-Konzentrationslagern. Sexualisierte Gewalt ist eine Methode der Repression und Verfolgung. Sowohl Frauen und Mädchen, als auch Männer und Buben werden in autoritären Zusammenhängen Opfer von sexualisierter Gewalt. Das nationalsozialistische Regime stellt hier wieder eine Zuspitzung dar. Sexualisierte Gewalt war Grundelement der antisemitischen und rassistischen Verfolgung und Vernichtung. In welcher Weise Frauen systematisch und individuell in Konzentrationslagern davon betroffen waren, zeigt das Buch von Helga Ammesberger, Katrin Auer und Brigitte Halbmeier mit dem Titel Sexualisierte Gewalt – Weibliche Erfahrungen in NS-Konzentrationslagern, das mit einem Vorwort von Elfriede Jelinek im Mandelbaum Verlag erschienen ist. Der nun folgende Beitrag umfasst Texte, die von den Autorinnen im Rahmen des Kontext 21 Symposiums Frauen im Nationalsozialismus und der Befreiungsfeiern von Mauthausen vorgetragen wurden. Es liest Katrin Auer, die Musik ist der CD Census von Cristina Branco entnommen. Berichte von Überlebenden und die wissenschaftliche Forschung haben vielfältige Hinweise auf sexualisierte Gewalt im Nationalsozialismus geliefert. Auch in den Lebensgeschichten der Frauen, die wir als Quellen für unser Buch herangezogen haben, finden sich etliche Schilderungen von selbst- oder miterlebter Gewalt, die sexualisierte Methoden aufwies. Bislang fehlt aber eine systematische Analyse und diese wollen wir mit unserem Buch nun vorlegen. Sexuelle Gewalt zählt zum Grundinstrumentarium von Repression und Verfolgung. Die von den Frauen in den Interviews geschilderten Gewaltformen gehen aber über sexuelle Gewalt hinaus. Darum verwenden wir den Begriff sexualisierte Gewalt. Diese sexualisierte Gewalt kann in verschiedene Formen unterschieden werden. Wir meinen mit der Bezeichnung sexualisierte Gewalt sowohl direkte Gewaltformen wie Vergewaltigungen, sexuelle Belästigung und Folter, Nötigung, Sexzwangsarbeit, Zwangsabtreibungen oder Zwangssterilisationen. Neben diesen direkten Formen meinen wir aber auch indirekte und strukturelle Gewaltformen, die elementarer Bestandteil des Systems der Gefängnisse und Lager im Nationalsozialismus waren. Darunter fallen zum Beispiel das erzwungene Nacktsein, Verletzungen des Schamgefühls, mangelnde bis katastrophale Hygienebedingungen, fehlende Intimsphäre oder die erniedrigenden Untersuchungsmethoden durch KZ-Ärzte. Aber nicht erst im Konzentrationslager, sondern oft schon bei den Verhaftungen oder in der Gestapo-Haft mussten die Frauen sexualisierte Gewalt selbst erleben oder als Zeuginnen miterleben. So kam es etwa bei Massenverhaftungen von burgenländischen Roma zu Gruppenvergewaltigungen durch Gendarmen und Nazi-Funktionäre. In der Gestapo-Haft waren die Frauen, die politisch verfolgt wurden, von sexuellen Belästigungen bis zu sexuellen Foltermethoden bedroht. Die Gestapo-Männer nutzten ihre Machtpositionen zusätzlich zur Einschüchterung und eigenen Unterhaltung aus. Die Frauen wurden verbal belästigt oder es wurden anzügliche Bemerkungen gemacht. Oft kam es auch zu sexueller Bedrängung. Einige Frauen haben uns erzählt, dass sie wussten oder schlimme Ahnungen davon hatten, dass während der Verhöre auch vergewaltigt wurde. Generell erzählten jedoch die meisten Frauen, was andere Frauen erleiden mussten. Diese Berichte stimmen zweifellos. Gleichzeitig kann man vermuten, dass es den Frauen leichter fällt, über andere zu erzählen und so zumindest die Taten zu erwähnen und die eigenen Demütigungen und Verletzungen nicht erwähnen zu müssen. Viele Frauen erzählten uns daher von Erlebnissen, bei denen sie direkt oder indirekt Zeuginnen von sexualisierten Gewalttaten wurden. Zeugin zu sein kann sich auf die Frauen aber ebenso traumatisierend auswirken wie auf das Opfer. Das hängt jeweils von der emotionalen Bindung an das Opfer ab. Aus solchen Schilderungen wissen wir auch, dass nicht nur Frauen Opfer sexualisierter Gewalt waren, sondern ebenso Männer. Um bei Verhören Aussagen zu erpressen, mussten einige Frauen die Folterungen von Genossen, Geliebten oder Ehemännern mit ansehen. In etlichen Fällen mussten sie auch sexuelle Folter beobachten. Eine wesentliche Rolle bei der Anwendung sexualisierter Gewalt spielt die Ideologie. Sexualisierte Gewalt ist kein Ausdruck von aggressiver Sexualität, sondern hat grundsätzlich, unabhängig davon, welches Geschlecht der Täter bzw. die Täterin und das Opfer haben, die Funktion zu demütigen und zu terrorisieren, sowie Macht und Herrschaft über das Leben und die Körper anderer Menschen zu demonstrieren. Studien zu Gewalt gegen Frauen existieren bisher hauptsächlich für die Bereiche Familie, ziviler Alltag und Krieg. Den Einsatz sexualisierter Gewalt verorten wir in einem Kontinuum zwischen zivilem Alltag und Krieg. Es ist aber unzureichend, die dort geltenden Analysen auf den Kontext nationalsozialistische Verfolgung und KZ-Haft anzuwenden. Denn im Nationalsozialismus hat allein aufgrund der NS-Ideologie und der Funktion der KZ, vor allem mit der Vernichtungsabsicht der Täter gegenüber antisemitisch und rassistisch Verfolgten, qualitativ eine andere Zielsetzung und Motivation bestanden als in zivilen bzw. kriegerischen Kontexten. Darum haben wir auch die Rolle der Nazi-Ideologie auf die Formen und die Anwendung sexualisierter Gewalt berücksichtigt. Frauen wurden im Nationalsozialismus nicht aufgrund ihres weiblichen Geschlechts verfolgt, sondern aus politischen, antisemitischen, rassistischen, eugenischen und homophoben Gründen. Dem nationalsozialistischen Weltbild war eine anti-emanzipatorische Frauenfeindlichkeit inhärent. Frauen, die von der NS-Ideologie für wert befunden wurden, Teil der sogenannten Volksgemeinschaft zu sein und sich den Anforderungen anpassten, konnten allerdings von diesem System profitieren und trugen auch aktiv ihren Beitrag dazu bei. Jene Frauen aber, die aufgrund der NS-Ideologie verfolgt wurden, wurden als Frauen und als Repräsentantinnen dieser Verfolgungsgruppe Opfer von sexualisierter Gewalt. Die Schilderungen jener Frauen, die sexualisierte Gewalt erleben mussten und uns davon erzählt haben, zeigten, dass bei der Intention der Täter immer auch die Verfolgungsgründe die Art der sexualisierten Gewaltanwendung mitbestimmten. Aus diesem Grund haben wir versucht, sexualisierte Gewalt aufgrund des Einflusses der nationalsozialistischen Ideologie in verschiedene Kategorien zu unterscheiden. Folgende Unterscheidungen haben wir gefunden: sexualisiert frauenfeindliche Gewalt, sexualisiert antisemitische und rassistische Gewalt, sexualisiert heterosexistische und sexualisiert eugenische Gewalt. Der erste Teil des Begriffes soll die Instrumentalisierung der Sexualität verdeutlichen. Der zweite Teil benennt die ideologische Ausrichtung der Gewaltform. Die Differenzierung in diese Gewaltbereiche ist notwendig, um qualitative Unterschiede, die sich aufgrund der ideologischen Motive der Täter ergeben, erfassen zu können. Sexualisiert frauenfeindliche Gewalt wurde prinzipiell gegen jede verfolgte Frau eingesetzt. Sie zielte gegen ihre weibliche Identität, gegen ihre sexuelle Integrität sowie gegen ihre reproduktive Selbstbestimmung als Mutter. Die Täter verletzten die Integrität der Frauen, belästigten sie verbal und physisch, beuteten sie sexuell aus, ignorierten ihre Intimsphäre oder wandten erniedrigende Untersuchungsmethoden an. Antisemitismus, Rassismus, Heterosexismus und Eugenik potenzierten die frauenfeindliche Grundausrichtung von sexualisierter Gewalt. Das bedeutet, dass gegen eine als Jüdin oder Romni verfolgte Frau aus frauenfeindlicher und antisemitischer bzw. rassistischer Intention sexualisierte Gewalt angewendet wurde. Dies geschah durch sexualisierte Beschimpfungen, Vergewaltigungen, rassistisch motivierte Zwangsabtreibungen und Zwangssterilisierungen. Sexualisiert antisemitische und rassistische Gewalt richteten sich außerdem gegen Frauen, die sich der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik widersetzten, wenn sie Beziehungen zu Zwangsarbeitern oder Juden hatten. Diese Frauen wurden öffentlich gedemütigt, mit Prügelstrafen auf das nackte Gesäß bestraft und es wurden ihnen im Konzentrationslager regelmäßig die Haare rasiert. Sexualisiert heterosexistische Gewalt wurde gegen lesbische Frauen und ihre gleichgeschlechtlichen Lebensweisen eingesetzt. Lesben wurden vom NS-Regime als stets geschlechtsbereit, das heißt stets befruchtungs- und gebärfähig erachtet. Sie wurden teilweise auch zur Sexarbeit gezwungen, um ihre sexuelle Orientierung wieder umzupolen. Eugenische Gewalt wiederum ist prinzipiell sexualisierte Gewalt, da sie durch Sterilisierungen und Abtreibungen in die Sexualität und Reproduktionsfähigkeit eingreift. Sexualisiert eugenische Gewalt zielte somit gegen die sexuelle und generative Selbstbestimmung sowie gegen den Körper von Menschen mit Behinderungen. Zusätzlich zur Demonstration männlicher Macht und zur Festigung patriarchaler Strukturen war es das Ziel und die politische Botschaft der Täter, nationalsozialistische Macht und Verfügungsgewalt über rassistisch erniedrigte Menschen zu demonstrieren. Direkte Täter waren Nazi-Funktionäre, SS-Männer, Aufseher, SS-Ärzte oder Gestapo-Beamte. In den Schilderungen der Frauen wurde auch deutlich, dass das Geschlechterverhältnis zwischen männlichen Tätern und weiblichen Häftlingen von Relevanz war. Dies zeigte sich zum Beispiel bezüglich der Anwesenheit und dem Verhalten der SS-Männer bei der sogenannten KZ-Aufnahmeprozedur. Während kaum eine Schilderung weibliche Aufseherinnen erwähnt, die vor allem in Ravensbrück auch anwesend waren, wird in fast jeder Schilderung der Aufnahmeprozedur die Anwesenheit und das bedrohliche Verhalten der Männer erwähnt. Das bedeutet, dass zum einen die Gegenwart von weiblichen SS-Angehörigen in dieser Situation für die weiblichen Häftlinge vergleichsweise irrelevant war und dass für die Frauen die Anwesenheit der männlichen Aufseher etwas anderes bedeutete als für männliche Gefangene. Denn für die Frauen stellte es eine zusätzliche Demütigung und Bedrohung dar, denn sie hatten erstens vor der SS-Uniform und zweitens vor dem Mann in dieser Uniform Angst. Sexualisierte Gewalt wurde aber auch von Frauen ausgeübt. Es waren Aufseherinnen oder auch manche Funktionshäftlinge. Und wie schon erwähnt, wurden auch männliche Häftlinge Opfer von sexualisierter Gewalt. Eine wesentliche Form der sexualisierten Gewalt war die Sexzwangsarbeit. Während im Zivilleben Prostitution und intime Beziehungen zu sogenannten nicht-arischen Menschen verfolgt wurden und Vergewaltigung offiziell für Angehörige der Waffen-SS unter Todesstrafe stand, hatten diese Bestimmungen in den Konzentrationslagern keine Gültigkeit. Denn Sexzwangsarbeit und Vergewaltigungen gehörten zu den schwersten Formen sexualisierter Gewalt gegen Frauen. Für die Sexzwangsarbeit wurden ab 1942 Häftlingsbordelle in Mauthausen, Auschwitz, Buchenwald, Flossenbürg, Neuengamme, Dachau, Sachsenhausen und Mittelbau-Dora eingerichtet. Bordelle für SS-Angehörige gab es nachweislich in Buchenwald, Mittelbau-Dora und Flossenbürg. In der Baracke des Konzentrationslagers Mauthausen, in der sich das ehemalige Lagerbordell befand, hat somit eine besonders perfide Form der Ausbeutung von Frauen stattgefunden. Die Idee der SS war es, männlichen Häftlingen, deren Arbeitsleistung besonders wichtig war, durch die Möglichkeit des sexuellen Kontakts mit Frauen einen weiteren Leistungsanreiz zu bieten. Gleichzeitig wurde darin ein Mittel gesehen, der Homosexualität unter den männlichen Häftlingen Einhalt zu gebieten. Die politischen Häftlinge sahen darin aber auch einen Versuch der SS, die Hierarchisierung der Lagergesellschaft noch zu verstärken und die Solidarität unter den Häftlingen zu schwächen. Über das Schicksal der Frauen, die zur Sexzwangsarbeit verpflichtet waren, machte Mann sich wenig Gedanken, weder die Häftlinge und schon gar nicht die SS. Annähernd 3 Jahre, von Mitte 1942 bis zum Frühjahr 1945, war das Lagerbordell in Mauthausen in Betrieb. Auch im Nebenlager Gusen existierte ungefähr für die gleiche Dauer ein Häftlingsbordell. Die Frauen, die dorthin zur Sexzwangsarbeit verschleppt wurden, kamen allesamt aus dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Viele von ihnen wurden unter Vorgaukelung falscher Versprechungen, nämlich dass sie nach 6 Monaten Bordelldienst aus dem KZ entlassen würden, zu dieser Art von Zwangsarbeit von der SS verschickt. Es gibt jedoch keinen Beleg dafür, dass jemals eine dieser Frauen tatsächlich freigelassen wurde. Die SS rekrutierte vorwiegend unter jenen Frauen zur Sexzwangsarbeit, die sie aufgrund unterstellter oder tatsächlicher Ausübung von Prostitution in KZ-Haft genommen hatte, was somit ein beredetes Beispiel für die Doppelmoral in den SS-Regelungen darstellt. Auch sollten nur sogenannte Arierinnen zur Bordellarbeit herangezogen werden. Allein von Mauthausen ist aber bekannt, dass auch eine Roma aus dem Burgenland und eine Polin für das Bordell zwangsverpflichtet waren. Wiederum ein Beispiel, wie sich die SS über eigene Regelungen hinwegsetzte. Was wissen wir vom Leben dieser Frauen, die in einem Bordell wie eben in Mauthausen in Baracke 1 Häftlingen für Geschlechtsverkehr zur Verfügung stehen mussten? Wir wissen ganz, ganz wenig. Es gibt nahezu keine Aussagen von diesen Frauen. Sie wurden zum einen nicht gefragt. Zum anderen führte die Scham über das Erlittene, die Angst vor neuerlicher Erniedrigung und die Stigmatisierung auch durch andere Überlebende dazu, dass die Frauen selbst über ihre Erlebnisse schwiegen. Somit bleiben uns, bis auf wenige Ausnahmen, einige SS-Dokumente und einige Zeugnisse von Männern als Quellen. Von ehemaligen männlichen Häftlingen wissen wir, dass die im Bordell zwangsverpflichteten Frauen besseres Essen bekamen, bessere Kleidung hatten und sich ausreichend waschen konnten. Anhand eines Barackenplans der Baracke 1 lässt sich nachvollziehen, dass die Frauen im hinteren Teil in zwei Bettzimmern schliefen und im vorderen Teil der Baracke in kleinen Einzelkojen ihre Tätigkeit zu verrichten hatten. Es waren immer 10 Frauen gleichzeitig im Lagerbordell verpflichtet. Tagsüber waren sie streng von den männlichen Häftlingen getrennt, durften die Baracke meist nicht verlassen und waren unter ständiger Bewachung von SS-Aufseherinnen. Beziehungen zu den sogenannten Kunden aufzubauen, war strengstens verboten. Der kurze Aufenthalt der Männer bei den Frauen von maximal einer Viertelstunde wurde durch Gucklöcher in den Eingangstüren von den SS-Männern überwacht. Es bestehen zahlreiche Gerüchte, dass auch SS-Männer selbst die Frauen missbrauchten, was natürlich nicht erlaubt war, aber dennoch durchaus möglich. Über das weitere Schicksal wissen wir nur von jenen Frauen, die aus den Häftlings- oder SS-Bordellen nach Ravensbrück zurückgeschickt wurden, viele von ihnen geschlechtskrank oder schwanger. An ihnen wurden oft medizinische Zwangsversuche durchgeführt oder eine Abtreibung vorgenommen. Von zwei Frauen, die ursprünglich den roten Winkel einer politisch Verfolgten trugen, ist bekannt, dass sie nach der Bordellzwangsarbeit von der SS in der Lagerhierarchie degradiert wurden und fortan den schwarzen Winkel der sogenannten Asozialen tragen mussten. Ehemalige Mithäftlinge in Ravensbrück erzählten von den ausgezehrten Gestalten, den ausgemergelten Körpern und den toten Blicken dieser Frauen, die aus den Bordellen zurückgekehrt waren. Sexuelle Ausbeutung der verfolgten und inhaftierten Frauen war fester Bestandteil des nationalsozialistischen Unterdrückungs- und Vernichtungsunternehmens. Erzwungene sexuelle Kontakte zu männlichen Häftlingen, aber auch zu SS-Männern, Zwangssterilisationen, Zwangsabtreibungen, medizinische Versuche, Vergewaltigungen, das Rasieren der Haare, die Liste schwerer physischer Gewaltformen ist lang. Lang ist auch die Liste der psychischen Formen sexualisierter Gewalt, die von demütigenden Blicken und anzüglichen Beschimpfungen bis hin zur permanenten Gefahr, Opfer von sexuellen Übergriffen durch die SS zu werden, reichte. Die sexuelle Ausbeutung der verfolgten und inhaftierten Frauen während des Nationalsozialismus stellt eine Zuspitzung patriarchaler Geschlechterverhältnisse dar, wie sie lange Zeit vorher entworfen wurden und sich über viele Generationen etabliert haben. Die Normierung von Männlichkeit und Weiblichkeit, die Normierung der Heterosexualität waren lange tradierte Bilder und Zuschreibungen. Wesentlich während der NS-Zeit war die Verbindung von Sexualpolitik und Bevölkerungspolitik. Die Sexualität der Frau wurde ausschließlich hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Fortpflanzung und Etablierung der sogenannten arischen Rasse beziehungsweise der deutschen Volksgemeinschaft betrachtet. Parallel zur sittsamen reinen Arierin und Mutter wurde die sogenannte andere Frau konstruiert, deren vermeintliche Triebhaftigkeit und Verdorbenheit, deren liederlicher und unsittlicher Lebenswandel sie als gemeinschaftsunfähig ausweisen sollte. Diese Frauen wurden als asozial klassifiziert in ein Konzentrationslager eingewiesen. Normabweichungen wie Beziehungen zu Zwangsarbeitern oder zu jüdischen Männern wurden ebenso mit KZ-Haft geahndet, wie auch nur der Verdacht auf eine mögliche kriminelle Handlung in der Zukunft eine Verhaftung nach sich ziehen konnte. Besondere Bedrohung waren Jüdinnen sowie Roma- und Sinti-Frauen ausgesetzt, die als Nicht-Arierinnen verfolgt wurden. Thank you. Die Erfahrungen von Frauen in NS-Konzentrationslagern, besonders die der Sexzwangsarbeit, wurden lange Zeit nicht wahrgenommen. Das große Schweigen gründete zum einen in der Befürchtung, durch die Thematisierung der Häftlingsbordelle den Horror eines Konzentrationslagers zu pervertieren und einen falschen Eindruck von den Lebensbedingungen in einem KZ zu vermitteln. Daher wurde in den Gedenkstätten, in den Führungen durch das ehemalige Lagergelände, wie auch in Lagerplänen die Existenz eines ehemaligen Häftlingsbordells nach Möglichkeit verschwiegen. An der Tabuisierung dieses Themas zeigten insbesondere auch die männlichen Überlebenden Interesse, vor allem wenn es sich um eigene Verstrickungen in den Bordellbetrieb handelte. Zum anderen hängt diese Tabuisierung eng mit den von Zwangsprostitution primär betroffenen Frauen zusammen, die sich großteils aus den damals mit dem schwarzen Winkel versehenen sogenannten Asozialen zusammensetzten. Eine verfolgten Gruppe, die unter den anderen Häftlingsgruppen wenig Ansehen genoss und bis in unsere Tage Diskriminierungen ausgesetzt ist. Dies lässt sich etwa auch an den Anspruchsberechtigungen für Entschädigungszahlungen in Österreich nachzeichnen. Aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Verfolgte oder ehemals als angeblich asozial Verfolgte werden bis heute im Opferfürsorgegesetz der Republik Österreich nicht anerkannt. Sie können nur aus dem Nationalfonds eine Einmalzahlung erhalten. Das Schicksal dieser verfolgten Gruppen geriet gegenüber dem Erinnerungsdiskurs der politisch Verfolgten ins Hintertreffen. Die soziale Stigmatisierung durch die Jahrzehnte verunmöglichte es daher betroffenen Frauen, mit ihrer Lebensgeschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Auch die meist männliche Geschichtsforschung tut sich mit diesem Thema schwer. Nach und nach erst werden diese verfolgten Gruppen befragt. Unbekannt ist bis heute die Anzahl der Frauen, die in den Häftlingsbordellen der Konzentrationslager wie in Mauthausen oder Gusen Sexzwangsarbeit leisten mussten. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat es in der Nähe des Mauthausener Lagers auch ein Bordell für die SS-Wachmannschaften gegeben. Weiters wissen wir aus Interviews, dass die SS auch unkontrolliert, an keinen Ort gebunden und ohne Regelmäßigkeit, aber doch regelmäßig, Frauen sexuell missbraucht hat. Von all diesen Frauen, die Opfer männlicher und nationalsozialistischer Gewalt wurden, ist uns wenig bekannt, sind uns wenig verschriftete Zeugnisse erhalten. Wir können ihre Erinnerungen nicht mehr erfragen und sie an andere zur Mahnung weitergeben. Wir können und müssen aber unsere Erinnerungen an die vielen unbekannten und namenlosen Opfer aufrechterhalten und dadurch den Frauen eine späte Anerkennung ihrer Leiden zugestehen. Prova que aí vai. casa guardó. Então que eu passe em grupo sem ser visto, sendo nas contas dessa feitoria, em minha nada se te agradar registro de que este nada em ti adoçaria. Die Musik der Sendung ist der CD Sensus von Christina Branco entnommen. Sie hörten in Teil 1 der Sendereihe Die versunkene Stadt das Referat von Katrin Auer. Gemeinsam mit Helga Ammersberger und Brigitte Halbmeier publizierte sie das Buch Sexualisierte Gewalt – Weibliche Erfahrungen in NS-Konzentrationslagern, das 2004 im Mandelbaum Verlag erschienen ist. Nächste Woche folgt Teil 2 der Sendereihe. Ingrid Strobel, Filmemacherin und Autorin verschiedener Bücher über jüdische Frauen im Widerstand und Antisemitismus, referiert dabei über soziale und familiäre Herkunft jüdischer Widerstandskämpferinnen und über ihre Motivation, Widerstand zu leisten. In Teil 3 der Sendereihe folgt wiederum eine Woche später das Referat der französischen Historikerin Rita Thalmann, die über den oft verschwiegenen Beitrag von Frauen in der Résistance spricht. Die Schwerpunktnummer von Kontext 21 zum Symposium, Nummer 6 bis 7 2003, kann per Post oder auf unserer Homepage bestellt werden. Diese Sendereihe über Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus wird auch 2005 fortgesetzt werden. Thank you.